Ach, das. Soundcheck. Ja, Sie hören den Soundcheck hier im Deutschlandfunk und die Sendung heute Nacht heißt Dobros, Pedal Steels und Bottlenecks, also Klänge, die von Instrumenten kommen, die mit der Gitarre etwas zu tun haben. Natürlich hat eine Bottleneck-Gitarre mit einer Gitarre etwas zu tun. Es ist ja eine Gitarre, die nur ein wenig anders gespielt wird. Klänge, die von gitarrenähnlichen Instrumenten kommen, wie die Dobro oder die Pedal Steel, eine Weiterentwicklung einer hawaiianischen Gitarre. Klänge, die manchmal jaulend sind, manchmal zirpend und immer etwas anders klingen als eine ganz normale akustische oder elektrische Gitarre. Klänge, die historisch aus dem Blues kommen oder aus der Country-Musik und seit Ende der 60er, Anfang der 70er auch in dem Niederschlag gefunden haben, was man dann Rockmusik nannte. Mit dabei so unterschiedliche Bands wie der Gun Club oder die Flying Burrito Brothers oder Little Feat oder Dickie Betts oder die Golden Palominos oder etwa auch Clapton, Taj Mahal und ein paar andere mehr. Und am Mikrofon ist Knut Benzner. Guten Abend. Down the river of sadness, I'll go down the river of pain. In the dark under the wires, I'm in all my pain. I gave you the key to the highway and the key to my motel door, and I'm tired of leaving and leaving. I can't come back. Oh, my dark-eyed friend, I'm recalling you. Soft voices that speak nothing to the end. Stay behind the wall. The sadness grows like weeds upon the thighs and knees. Oh, Mother Earth, the wind is hard. I tried my best, but I could not. Made for me in this open country. The Gun Club hieß diese Band, der Gun Club, von denen gibt es eine neue CD, Das Stück hieß Mother of Earth, ein älteres Stück. Ein paar Jahre ist es alt. Von Geoffrey Lee Pierce natürlich komponiert, aber er war nicht derjenige, der diese Pedal-Steel-Gitarre spielte. Das war ein Unbekannter, dessen Namen ich bis dahin auch noch nie gehört hatte. Das, was ein wenig Huhu gemacht hat, das war, für alle die, die es vielleicht nicht wissen, die Pedal-Steel-Gitarre. Ein Instrument, das so ähnlich funktioniert wie eine Zither, obwohl es nichts mit einer Zither zu tun hat. Die Pedal Steel ist ein rechteckiger Kasten, auf dem liegen sehr hoch 8, 10 oder 12 Saiten. Und dann gibt es ein paar Pedale für die Knie, mit denen die Saiten verkürzt oder verlängert werden können. Und es gibt ein paar Pedale für die Füße, mit denen dasselbe geschieht. Diese Huhu-Geräusche entstehen dadurch, dass der Spieler einen Bar in der Hand hält, also ein rundes Ding aus Eisen, was über die Saiten gleitet. Und die Saiten werden natürlich angezupft. Entschuldigung. Ich sagte vorhin, dass dieses Instrument Ende der 60er, Anfang der 70er in die Rockmusik Einzug gehalten hat. Da gab es dann ein paar Pedal-Steel-Gitarristen, die schon alle ein wenig älter waren, die aus der Country-Musik kamen und die auf vielen Schallplatten, auf vielen, vielen Schallplatten immer wieder auftauchten. Zum Beispiel J.D. Maness, zum Beispiel Lloyd Maines oder zum Beispiel Jimmy Day, der älteste von den erwähnten, der schon in den 50er Jahren begann, Musik zu machen. Der bekannteste war und ist vielleicht noch Sneaky Pete Kleino. Sneaky Pete Kleino tauchte auf Platten auf von Little Feat zum Beispiel, natürlich auch auf denen seiner eigenen Band, den Flying Burrito Brothers, auf Platten von den Birds und gerade auf dem, was Mitte der 70er aus Los Angeles und Umgebung kam. Wenn da eine Pedal Steel dabei war, dann spielte sie hundertprozentig Sneaky Pete. Er hat sich, wie soll man sagen, über die Zeit gerettet, hat immer mal wieder Engagements gefunden, hat versucht, eine Solo-Karriere zu starten, dann eigentlich nicht richtig. Er hat ein paar Solo-LPs gemacht, auch schon in den 70ern und den 80ern, die nie verkauft worden sind und die immer so klangen, als versuchte da jemand ein bisschen Jazz zu machen, was ihm nie so recht ganz gelang. Anfang der 80er gab es eine Band, die hieß The Rave-Ups. Von den Rave-Ups gibt es meines Wissens 2 LPs. Und auf der ersten LP sind 2 Songs dabei, wo eben eine Pedal Steel auftaucht. Und wer spielt sie? Sneaky Pete Kleino. Das eine Stück von den Rave-Ups auf dieser LP, das heißt Better World, und das hören wir jetzt. Still on their way. sun's like a laser. Put out the cats and I pick up the paper. Looks like a good day for a new world to begin. Times like these I think of those stories. My father told me of football and glories and wars that were fought so that I might get to be me. It's a better world. So you think it's a better Rave-Ups und Better World und Pedal Steel spielte Sneaky Pete, Sneaky Pete Kleino, spielte sie so, dass dieses Instrument in dem Stück eine gewisse Stimmung verbreitete. Nicht etwa, dass dieses Instrument ein Solo hatte, ein kleines Fill-Up oder so etwas in der Art, sondern es diente nur dazu, diesem Song eine gewisse, nennen wir es vielleicht mal, tragische Stimmung zu geben. Sneaky Pete spielte, das hatte ich schon gesagt, bei den Flying Burrito Brothers, und die Flying Burrito Brothers war eine Band, die 1969 ihre erste EP gemacht haben. The Gilded Palace of Sin hieß diese EP damals. Die Flying Burrito Brothers waren eine Abspaltung der Birds. Da spielte Chris Hillman, damals Gram Parsons, damals, der starb dann ein paar Jahre später, und Michael Clark, der ehemalige Schlagzeuger der Birds, denen etwas anderes im Kopf herumschwebte, nachdem die Birds Sweethearts of the Rodeo gemacht hatten, ein Country-Album. Sie wollten mehr oder weniger als erste, neben Buffalo Springfield vielleicht, Country und Rockmusik miteinander verbinden. Nicht diese Art von Country-Musik, die in Nashville produziert wurde, sondern diese Art von Country-Musik, wie man sie an der Westküste in Kalifornien hörte, also etwas leichter, etwas lockiger, etwas mehr am Leben als das, was damals in Nashville, Tennessee, doch relativ verloren gewesen ist. Chris Hillman, Gram Parsons, Michael Clark, wie gesagt, das war der Stamm der Flying Burrito Brothers. Die Band löste sich auf, trat wieder zusammen, löste sich wieder auf, kam wieder zusammen, und manchmal touren sie immer noch unter ihrem eigenen Namen. Dann sind so illustre Gestalten wie Skip Batten dabei, eben als Bassmann der Birds. Manchmal ist auch Gene Parsons dabei, der auch mal bei den Birds war, nicht verwandt mit Gram Parsons. Michael Clark, der Drummer, ist manchmal wieder dabei und so weiter und so fort. Und auf den Platten, die von den Flying Burrito Brothers erschienen sind, spielt halt immer jener Sneaky Pete Pedal Steel, jener Sneaky Pete Klein. Und zwar auch immer so, dass diese Pedal Steel als Instrument diente, was eine Stimmung verbreiten sollte und was letztendlich auch auf diesen Platten immer eine Stimmung verbreitet hat. Zum Beispiel wie bei diesem Song Desert Childhood, The Flying Burrito Brothers. It was off the desert road, 14 miles up in the canyon I was born, where the rocks were piled up high and when the sun went down, it looked like big old monsters. You could yell out your whole name and the echo would come back crystal clear. And the silence was so deafening, I could hear it like thunder in my ears. I still taste the sweet cool water as it bubbled out to quench the burning sand. And the cottonwood stood trembling as the desert wind blew soft across the land. Somewhere far away, a coyote called out his mournful ghostly song. And I knew that very soon, sweet desert childhood would be gone. Can a man of all existence crackled warm in the flickering firelight? And the stars were so perfect that I wonder, might this all just be a dream? Could this all alone place really be as magic as it seems? Can a man ever go back home again? Can a man ever feel that way again? Childhood, Sweet Desert Childhood, so wird das Stück auf der LP genannt. Auf dem Cover steht nur Desert Childhood von den Flying Bridge Brothers. Im nächsten Song dann hat Sneaky Pete ein kleines Solo, ein paar Töne, aber immerhin so schön und so passend zu diesem Lied, da auch dieses Lied überhaupt zu recht großer Berühmtheit gekommen ist. Little Feat heißt die Band und dann weiß man eigentlich schon, welches Lied es sich da dreht. Little Feat war eine Absplitterung von zwei Leuten, die von Frank Zappa kamen, Lowell George und Roy Estrada. Zwei andere waren noch dabei. Richie Hayward, der Drummer, und Bill Payne, der die Keyboards spielte. Und da war auf der ersten, der allerersten LP von Little Feat war ein Stück, ein akustisches Stück, das auf der zweiten denn von ihnen selbst gecovert wurde. Und dann war es nicht mehr akustisch, sondern mit elektrischen Instrumenten gespielt. Dieses Lied wurde immer verkauft als Fernfahrersong. Ich habe mich immer darüber gewundert. Und zwar darüber, dass Fernfahrer, also Trucker in den USA, die ich immer für Rednecks gehalten habe oder doch für relativ wertkonservativ, dass die solch schöne Musik hören. In diesem Song kommen zwei Sachen zusammen. Einmal die Bottleneck-Gitarre von Lowell George und dann eben dieses kleine, wunderschöne, süße, nette Solo, Pedal Steel Solo von Sneaky Pete, und der Song heißt Willin. I've been warped by the rain, driven by the snow. I'm drunk and dirty, don't you know? And I'm still willing. And I was out on the road late at night. I seen my pretty Alice in every headlight. Alice, Dallas, Alice. And I've been from Tucson to Tucumcari, to Hatchapeete to Tonopah, driven every kind of rig that's ever been made. Driven the back roads so I wouldn't get way. And if you give me weed, white sand wine, and you show me a the wind, robbed by the sleet, had my head stoked in, but I'm still on my feet, and I'm still willing. Smuggled some smokes and folks from Mexico, baked by the sun every time I go to Mexico, and I'm still, and I've been from Tucson to Tucumcari. I wouldn't get way. And if you give me weed, white sand wine, and you show me a sign, I'll be willing to be moving. Zwei Minuten und 54 Sekunden ist dieser Song lang, der nächste ist noch ein wenig kürzer, 2 Minuten 20. Und wieder sind Little Feat die Interpreten. Diesmal ist es tatsächlich ein Song ihrer ersten LP. Wieder ist Lowell George der Songwriter. Und diesmal fehlt die Pedal Steel, aber dafür sind zwei Slide-Gitarren dabei. Einmal von Lowell George selbst und einmal von Ry Cooder, der zumindest auf der LP bei einigen Songs, bei drei Songs, wenn ich mich recht entsinne, ausgeholfen hat. Die Geschichte ist eine tragische Geschichte. Er trennt sich von seiner Herzallerliebsten und die Worte, die er dafür findet, sind nicht alltäglich. Er hat sein Selbstbewusstsein völlig verloren. Das befindet sich irgendwo ganz unten in seiner Hosentasche. Und der Song heißt I've Been the One, Little Feet. In my eyes, how can I cry about something from someone I won't see? All my friends all say she had her chance. Let's go shoot some pool. You know a fool is just a fool, and I've tried everything that a whiskey cures, but the pain endures. In my eyes. do. Hold the lamp above the rafters. It's open rooms, not the place you're not. Been the one who has been frightened and almost blown away by the very thoughts that I feared yesterday. And it must be dust or smoke that's in my Ein Fehler meinerseits, natürlich war da eine Pedals-Gitarre dabei. Man hat sie laut und deutlich gehört. Und natürlich war das wieder Sneaky Pete, I've Been the One, Little Feet, mit Sneaky Pete an der Pedals-Seal, aber dennoch Ry Cooder und Lowell George. Dieser Song wurde viele Jahre später, 15 Jahre, fast 20 Jahre später, gecovert von einer Band. Die nannte sich The Golden Palominos. The Golden Palominos waren keine richtige Band, sie fanden sich manchmal zusammen zu Studioproduktionen und alle möglichen, die, so kam es mir manchmal vor, die Lust hatten, in dieser Band Musik zu machen, waren dabei. Peter Black war zum Beispiel einer, Sid Straw, die Sängerin eine andere und so weiter und so fort. Und zu meiner Überraschung tauchte dann eben dieser Song auf, I've Been the One, komponiert von Lowell George, eben gehört von Little Feat. Der Song hat bei den Golden Palominos dieselbe Melodie. Wieder ist ein Pedal-Steel-Solo dabei. Wieder ist es natürlich Sneaky Pete. Dennoch ist er völlig anders arrangiert. Und Sid Straw singt ihn mehr wie eine Arie, wie eine Opernsängerin. Hören wir uns so an. The Golden Palominos, I've Been the One. A little older, a little more confused. Thank you. been the one, the golden Palominos. Verlassen wir für einen Augenblick dieses Instrument, die Pedals, die Gitarre und kommen zur Bottleneck oder zur Slide. Der Unterschied besteht im Wesentlichen darin, dass die Bottleneck oder die Slide halt mit einem Bar auf einer normalen E-Gitarre gespielt wird. Entwickelt hatten das alte Blueser, die tatsächlich einen Flaschenhals, also Bottleneck, dazu benutzten, damals in den 10er und 20er Jahren. Und aus dem Flaschenhals entwickelte sich dann ein Bar aus Metall oder aus Fiberglas oder sowas in der Art. Der Interpret, den wir hören, ist George Thorogood. Seine Band hieß George Thorogood and the Destroyers. Und geschrieben hat den Song, den er interpretiert, Robert Johnson, von einigen der Vater des Blues oder der Vater des Delta Blues genannt. Robert Johnson hat nicht viele Songs geschrieben. 12 an der Zahl sollen es ganz genau sein, beziehungsweise 12, die überliefert sind, um ganz genau zu sein. Kind-Hearted Woman ist einer davon und im Anschluss daran hören wir einen, den auch Robert Johnson geschrieben hat und der diesmal dann von den Allman Brothers interpretiert wird. Come on in my kitchen. Mehr zu diesem Song dann. Hier ist erstmal George Thorogood auf seiner Slide-Gitarre. George Thorogood and the Destroyers, Kind-Hearted Woman. I got a kind-hearted woman. Do most anything in the world for me. She's a kind-hearted woman. Do most anything in the world for me. Oh, but these evil-hearted women will not let me be. I love my baby. Oh, my baby don't love me. I love my baby. Ooh. My baby don't love me. How did I love that woman? Can't stand to let her be. I sit and love the rain, but the one thing makes balls and Joe dream. That's bad how you treat me, baby. I began to think, oh, baby. She's a kind-hearted woman. She study evil all the time. She bound to kill me. Just a habit of her mind. someday, someday I will take your hand in mine. Someday, someday, babe, I will take your hand in mine. I can't give you any more my loving, baby, 'cause I'm just not satisfied. Kind-Hearted Woman, George Thorogood and the Destroyers, ein Song, den Robert Johnson geschrieben hat. Come On My Kitchen, der zweite Robert Johnson-Song heute Nacht, diesmal interpretiert von den Allman Brothers, ist auf der letzten LP, die die Allman Brothers gemacht haben. Diese LP ist vor, na wann ist sie erschienen, vor zweieinhalb, drei Jahren. Ein Song, der ein wenig länger ist, 6 Minuten. Und ein Song, der zu den Standards der Blues-Geschichte gehört, von vielen interpretiert, mal gut, mal weniger gut. Auf jeden Fall immer eigentlich eine schöne Melodie. Diesmal dabei eine Slide, gespielt von Dickie Betts, von dem Allman Brothers-Gitarristen, der schon seit Anfang an bei dieser Band ist. Und von Rodden Haynes, ein neuer Gitarrist der Allman Brothers, der sie mittlerweile, glaube ich, schon wieder verlassen hat. Und er spielt keine Slide, sondern er spielt eine National Bodied Steel Guitar. National heißt die Firma, also die Firma, die diese Gitarren baut. Und wie der Name schon sagt, National Bodied Steel Guitar, besteht sie ganz aus Stahl. Und das Besondere an dieser Gitarre ist, dass sie wie die Dobro einen eigenen Resonanzkörper hat, der einen silbrigen Klang erzeugt und der eben ähnlich wie die Pedal Steel oder ähnlich wie die Slide so klingt, als würde man gleichzeitig 2, 3, 4, 5 Töne hören. Die Allman Brothers Band, also Come On In My Kitchen. Better come on, come on into my kitchen, cause it's gonna be raining outdoors. Die Allman Brothers Band. Der andere ursprüngliche Gitarrist dieser Band hieß Duane Allman, der bei einem Autounfall Anfang der 70er ums Leben gekommen ist. Duane Allman war damals mit seinem Bruder so etwas für die treibende Kraft der Allman Brothers Band und die schöneren Soli, die auf den Platten damals drauf waren, spielte er. Ein hervorragender Bottleneck- und Slide-Gitarrist ist er gewesen. Und er war Studiogitarrist, hat Aufnahmen gemacht mit Aretha Franklin, Wilson Pickett, mit Boss Gags und mit vielen, vielen anderen in den Muscle Shoals Studios in Alabama. Und irgendwann lernte er Eric Clapton kennen. Eric Clapton hieß damals nicht Eric Clapton, sondern Derek and the Dominos, so nannte er seine Band, also so eine Art Pseudonym. Die beiden trafen sich bei einem Live-Konzert der Allman Brothers. Clapton ging hinter die Bühne und sagte, er hätte ihn, also Allman, Duane Allman, bei seiner nächsten Platte ganz gerne dabei. Das haben die beiden auch gemacht. Die Platte, die sie dann machten, hieß Layla and Other Assorted Love Songs, Derrick and the Dominos. Und wenn ich mich recht entsinne, war Duane Allman auf allen, zumindest auf fast allen Stücken dabei. Und dann gibt es natürlich dieses eine Stück, 7 Minuten. Mit diesem etwas ausgelatschten Riff, aber Vielleicht hat man ihn ja lange nicht mehr gehört und dann ist er schon wieder klasse. Dann kommt ein Klavierpart und dann kommt ein Teil, der ziemlich unbeschreiblich ist. Da quietschen die Gitarren, da zirpt etwas und da ist irgendwas los, was ich zumindest nicht in Worte fassen kann. Und das, was da los ist, das ist das, was du in Olmen auf seiner Gitarre macht. Hören wir uns das mal an, Derek and the Dominos und Layla. Yeah. say the world's in decay. There's a moral depression at hand. Maybe I'm as depressed as all of the rest, but I'm doing the best that I can. And if preaching repentance, passing down sentence, before my defense can reply, and I'm struck from their list of those who are blessed with a ticket to heaven on high. And I'm a humble, a freight train to heaven, and I ain't got a ticket, just any ride. I'm not looking on the border, a train to the Lord. Sie hören den Soundcheck hier im Deutschlandfunk am Mikrofon Kurt Benzer. Guten Abend. Noch ein paar Informationen zum Song vor den Nachrichten. John Starling war der Interpret, ein relativ unbekannter Interpret. Und dieser Song hieß Hobo on a Freight Train to Heaven. Ausgesucht deshalb, weil eine Dobro bei diesem Hobo dabei war. Eine Dobro, die Mike Aldridge gespielt hat. Mike Aldridge, einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste Dobro-Spieler überhaupt. Eine Slide-Gitarre ist auch dabei gewesen. Die spielte wiederum Lowell George, und das gilt auch für den Song, den wir jetzt hören. Er ist wieder von John Starling, geschrieben von einem anderen, der wieder mit den Allman Brothers zu tun hat, dazu später. Also Lowell George jetzt an der Slide-Gitarre, und der Song, den John Starling diesmal singt, der heißt Long Time Gone. Out on the lonesome highway, suitcase and an old guitar. Just outside of Oklahoma City, in a place called Johnny's Roadside Bar. Having fun, son of a gun. I ain't fit to be tied. I'm on the way back to Georgia. Won't you give me a ride? Sometimes it ain't easy, Lord, when you ain't got much to spare. Driving like saving on the bread, work a little bit here and there. She's got the prettiest big brown eyes when she's satisfied. I'm on the way back to Georgia. Some highway, suitcase and an old guitar. just outside of Oklahoma City in a place called Johnny's Roadside Bar. Having fun, son of a gun, I ain't fit to be tied. I'm on the way back to Georgia, won't you give me a ride? I'm a long time gone home, on my way back home, home. Long time gone home from you. John Starling, Long Time Gone. John Starling, ein recht unbekannter Interpret in der Country-Szene, der auch aus dieser Singer-Songwriter-Ecke kam und von dem ich lange nichts mehr gehört habe. Long Time Gone, diesen Song hatte Richard Betts oder Dickie Betts komponiert. Dickie Betts, den wir vorhin mit Come On In My Kitchen schon mal mit den Allman Brothers gehört haben. Dickie Betts hat immer mal wieder die Dobro zur Hand genommen. Das tut er eben auch bei dem nächsten Stück. Er hat einige Solo-LPs gemacht. 4 oder 5 sind es an der Zahl gewesen. Die erste davon hieß Highway Call. Das war zu einer Zeit, als die Allman Brothers sich gerade mal getrennt hatten, das erste Mal getrennt hatten, weil es innerhalb der Band Auseinandersetzungen gegeben hatte. Duane Allman war schon tot. Und Dickie Betts hatte ein paar Schwierigkeiten mit dem Bruder, mit Greg Allman. Da erschien eine Solo-LP von ihm, die Country war, aber auch nicht so Country war, wie er in Nashville, Tennessee bekannt gewesen ist, sondern wesentlich traditioneller. Die Fiedel stand im Vordergrund, die Dobro wurde oft eingesetzt. Ohne Schnickschnack, ohne diese LP überzuproduzieren und so weiter und so fort. Ein paar alte Country-Hasen waren dabei, die viel spielten oder die Bass spielten oder die Background sangen. Die Platte hieß Highway Call. Und das Besondere an der Rückseite etwa war, dass 2 Instrumentals drauf waren, ein kurzes und ein langes, was eine Dauer von 16, 17 Minuten hatte. Das ist für einen Country-Song schon eine doch recht ungewöhnliche Zeit. Der erste Song der A-Seite, der hieß Long Time Gone, in einer ganz anderen Version von Richard Betts. Thank you. Dickie Betts, Long Time Gone, das ist also das Original dieser Aufnahme, die wir zu Anfang dieser Sendung von John Starling gehört haben. Vor ein paar Tagen, vor einer Woche, um ganz genau zu sein, habe ich einen Bluesgitarristen kennengelernt, einen gebürtigen Engländer, der mit dem britischen Bluesrock der 60er Jahre aufgewachsen ist, also mit Cream und John Mayall und wie sie damals alle hießen, der dann nach Australien gegangen ist und seit vielen, vielen Jahren in Perth an der Westküste von Australien wohnt. Dave Hole heißt er, ein unbekannter Gitarrist, dennoch eine recht nette, eine sehr nette Person. Er ist bei einer kleinen holländischen Schallplattenfirma Provocasti und wen es interessiert, die CD, die er gemacht hat, seine letzte CD heißt Working Overtime. Aber das hat alles nichts mit dem Titel zu tun. Als wir das Interview, was wir dann gemacht haben, verabredet hatten, hatte ich ihn gebeten, eine Gitarre mitzubringen und zu meiner Überraschung hatte er keine akustische Gitarre dabei, sondern eine Dobro. Dann setzte er sich hin, holte diese Dobro raus, setzte sich vor ein ganz normales Mikrofon, so wie dieses hier beim Deutschlandfunk etwa ist, und spielte. Das heißt, die Aufnahme hat keine besonders hohe Qualität, keinen besonders hohen Standard, aber das ist überhaupt nicht so wichtig. Es geht um die Stimmung dieses Stücks und darum, wie halt diese Dobro klingt. Dave Fohlen mit einem alten Blues. Uh-huh.